Yeah, I'm just turning up some film for you now. Montgomery. Today the chip detects a range of 10 copies of DNA. Of course we believe in disruption. Natürlich glauben wir an Disruption. The disruptive difference is that this application is map-based. Hey, so it works. How's it going? Great. Well, so this is the Pro Touch. It's Gren Eye Media's flagship. We're disrupting the way we do our financial. Wir brechen mit der Art, wie man Finanzen managt. So I'm going out tonight and I want to drop some money on a fancy dinner. Should I spend $500? Based on your spending habits, you have about $1,084 left in your monthly budget to spend on restaurants. Das Branchentreffen des Silicon Valley, die Supershow, die das Ziel schon im Namen trägt. Disruption. Der Bruch, der Riss, die Disruption. Die schöpferische Zerstörung, frei nach Josef Schumpeter. Ein Prozess, der unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört, unaufhörlich eine neue schafft. Dieser Prozess der schöpferischen Zerstörung ist das für den Kapitalismus wesentliche Faktum. Silicon Dreams. Meine Zukunft. Feature von Tom Schimek. The time is 3:27. Today, more than ever, the demand for information is growing exponentially. Hier in San Francisco zeigen sich Startups aus aller Welt, schlagen sich auf dem Startup Battlefield. Auf der Bühne die neuen Helden der Hightech-Wirtschaft, Designer und Dompteure unserer digitalen Zukunft, Millionäre. Milliardäre. Immer lässig in Jeans und T-Shirt. You guys know that smell that hits the air just before it's about to rain? Kennt ihr diesen Duft in der Luft? Kurz bevor es regnet? Ein Tweetsturm kommt auf. Mark Andreessen ist im Haus. Tweetstorm is a brewing. Mark Andreessen's in the house. All right. So we basically do. You might think of it as basically highly organized speed dating. Mark Andreessen, Venture Capitalist. Ein Hühner mit Eierkopf. Das ist wie Speed Dating. Bei uns oben sitzen jedes Jahr 2000 Startups. Und unten 3000 große Firmen. Dann machen wir Speed Matching. Rennen die Treppe rauf und runter. Informatiker, Wunderkind, Mitgründer von Netscape, Investor bei Facebook, Skype, Twitter und Co. Ein Mann fürs ganz große Geschäft. TechCrunch Disrupt. Messe, Bühne, Gottesdienst. We owe a deep, deep bow to Steve Jobs. He's amazing. Das Ticket für 3 Tage kostet $2,995. Was sind eure Pläne für meine Zukunft? Ich heiße Ashad, komme aus Armenien. Habe jetzt meine Startup in der USA gegründet. Ashad macht jetzt den Analytics. Programmiert Tools, die Daten clever analysieren, automatisch. Zum Beispiel herausfinden, was ein User mit einer App anstellt. Top-Thema? Big Data. Sensoren. Augen, Ohren, Fühler überall. Verknüpft mit lernenden Maschinen, die immer intelligenter werden und Fabrikhallen voller Datenspeicher füllen. We are disrupting the way that retail stores are being managed today. Wir zerstören die Art, wie Geschäfte heute gemanagt werden. Gavin aus Singapur präsentiert Loretta, die perfekte Filialleiterin, die ihre Mitarbeiter stets im Auge hat. Man braucht keine Stechuhr mehr, da wird eh betrogen, meint der freundliche Vertreter. Loretta hängt an der Decke, weiß immer genau, wer wo ist, via Bluetooth. Einfach, weil jeder Mitarbeiter sein Telefon in der Tasche hat und Stöpsel im Ohr, damit er die Kommandos hört. Heute beobachten dich überall Kameras, Manager schreien dich an. Das ist doch viel stressiger als eine Art Uber-System. Das weiß, wo die Leute stecken, ohne ihnen ständig zu sagen, dass sie überwacht werden. Gavin lächelt. Mark Andreessen flegelt in seinem Bühnensessel. Eine Rampensau. Der hat schon 2011 verkündet, dass Software die Welt auffressen wird. Why software is eating the world. Dass die neuen Tech-Firmen alles umkrempeln, automatisieren, globalisieren, rationalisieren werden. Nicht nur Bücher, Musik, Spiele und alle Kommunikation, auch Handel, Transport, Produktion, sogar die Landwirtschaft. Aber er hat einen Trost dabei. Trotz all dem Gerede, dass wir immer schneller werden müssen. Man braucht immer noch ein Jahrzehnt oder mehr, um etwas wirklich Bedeutendes aufzubauen. Was ist das nächste große Ding? AI, sagt Andreessen. Künstliche Intelligenz. Bislang haben 4 oder 5 große Tech-Firmen alle Talente aufgesaugt, sie mit Geld überhäuft. Nun sind die ersten Systeme da. Elektronische Begleiter, die uns zuhören, bedienen, bespaßen. Und dabei schnell immer schlauer werden. Siri von Apple, Cortana von Microsoft, Google Home, Echo von Amazon mit der virtuellen Assistentin Alexa im Hintergrund. Allein an ihr haben weit über 1000 Leute 4 Jahre lang gearbeitet. Is it for me? It's for everyone. It's called Amazon Echo. Well, what does it do? Alexa, what do you do? I can play music, answer questions, get the news on weather, create to-do lists and much more. With everything Echo can do, it's really become part of the family. Jetzt ist Andreessen hoffnungsfroh. Es gibt reichlich Nachwuchs. Ingenieure verlassen große Firmen, um ihr eigenes Ding zu machen. Der Boom kann kommen. Was sind eure Pläne für meine Zukunft? This country of the United States was not built by those who waited and rested. Yes, yes. And wished to look behind them. Well, so look, there's a lot of happy talk about this valley and its importance. And I think there's a self-importance in this valley. Gibt es hier eigentlich einen Menschen, der nicht von früh bis spät disruptiv ist, aufgeregt und technisch revolutionär? It's that inhuman pace that worries me. You know, when I see an organic, when I think about this in an organic way, if I think about this as fruits and vegetables. Mich beunruhigt dieses unmenschliche Tempo. Wenn ich das organisch betrachte, wie Obst und Gemüse, würde ich sagen, in einem evolutionären Prozess werden schlechte Ideen aus dem System ausgemändelt. Das Problem dieser Innovation ist, schlechte Ideen finden globale Verbreitung. Fast wie eine Pandemie, bevor wir eine Chance haben, sie aus dem System zu entfernen. That's what worries me. Randy Commissar, Anfang 60, Harvard-Jurist, seit 2005 Partner bei Kleiner, Perkins, Caulfield & Byers, der berühmtesten Venture-Kapitalbude im Valley. Er war hier und dort CEO und CFO, lehrt Unternehmertum in Stanford und hat einen Ratgeber geschrieben, The Monk and the Riddle, die Kunst zu leben, während man Geld verdient. Er trägt ebenfalls Glatze. Das Valley, sagt er, sei eine kritische Masse aus Menschen, Möglichkeiten und Fähigkeiten. Was hat sich hier wirklich verändert im letzten Vierteljahrhundert? It's no longer a monoculture. We've got people working on pandemics in immuno-oncology. Es ist keine Monokultur mehr. Wir haben hier Leute, die an Pandemien und Immunonkologie arbeiten, an Robotern und künstlicher Intelligenz, an Spielen und an Augmented Reality. Vor 20 Jahren, und das ist der größte Unterschied, waren hier nur 1-2 Themen wichtig. Heute machen wir fast alles. Die digitale Revolution rückt uns näher, auf breiter Front. Ungebremst. I wondered why the baseball was getting bigger. And then it hit me. I think there's no stopping the social and cultural impact of the innovation going on in this valley. Es gibt wohl keine Möglichkeit, die sozialen und kulturellen Auswirkungen dieser Innovationen zu stoppen. Nicht unbedingt, weil deren Mission so weltbewegend wäre, sondern weil sie unser Leben unerbittlich manipulieren. Bis ins kleinste Detail. Sie durchdringen es, verändern subtil und unterbewusst die Art, wie wir mit der Welt interagieren. With the world in very subtle and very unconscious ways. How are we going to be more inclusive? Wenn das Silicon Valley die Welt derart kolonisiere, meint er, müsse es inklusiver werden. We need to make sure we are representative of the world. Dafür sorgen, dass die Völker und Gesellschaften, die es derart beeinflusst, hier repräsentiert sind. So that we don't simply become an ugly exporter. Sonst werden wir zu hässlichen Exporteuren simpler kalifornischer Ideen. Randy Commissar ist reich, war Hauptinvestor einer Thermostatfirma namens Nest, die Google Anfang 2014 gekauft hat. It does bother me. It does worry me. Für die üblich verrückte Summe von 3,2 Milliarden Dollar. I think that there are some truisms, which is innovation cannot be stopped. Innovation cannot be stopped. Innovation cannot be stopped. Particularly when you look at the consumer world, there's almost no way to regulate, and so change is inevitable. It's inevitable. Diese Industrie, sagt er, presse Neuerungen in die Welt, ohne deren Auswirkungen zu kennen. Wissen Sie denn nicht, was Sie tun? Wir haben das limbische System eines Durchschnittsmenschen derart gereizt, dass er süchtig geworden ist. Vielleicht ist das der falsche medizinische Begriff. Aber ja, in einem Maße süchtig, dass sich diese Technologien nicht mehr auf organische Art entwickeln können. Has issued a same day spare the air alert because the sea breezes that were anticipated just didn't materialize. So we've got unhealthy air levels. Turn right onto Carlton Avenue. Es geht um Summen, die kaum noch greifbar sind. Googles Mutterkonzern Alphabet meldete 2015 einen Umsatz von 75 Milliarden und einen Gewinn von 16,3 Milliarden Dollar. Apple wuchs zum größten Konzern der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von streckenweise über 750 Milliarden Dollar. Gewinn 2015 53 Milliarden Dollar. Auch dank der Steueroasen in aller Welt. Irland etwa, wo Apple 2014 nach Schätzung der EU-Kommission eine Steuerrate von 0,005% zahlte. Das heißt 50 Euro Steuern auf 1 Million Euro Profit. That is total political crap. There is no truth behind it. Was ist passiert? 2006 zählten zu den 10 nach Börsenwert größten Konzernen der Welt 5 Ölkonzerne. Der einzige Tech-Konzern war Microsoft. Und heute? 2016 steht Apple auf Platz 1, die Google-Mutter Alphabet auf Platz 2. Das wechselt manchmal. Microsoft belegt Platz 3. Auch Amazon und Facebook gehören jetzt zu den Top 10. Direkt am Ufer der San Francisco Bay liegt der Facebook Campus. Hackerway, Ecke Willow Road. Was sind eure Pläne für meine Zukunft? An der Kreuzung das Firmensymbol, der gehobene Daumen. I'm from Tokyo, just tourist. Ein japanisches Pärchen schießt ein Selfie. Fine. Ein Wachmann eilt herbei. Are you with any media group? Yes, I'm with German radio. Oh, okay. Yeah. So just heads up, this is a private property and a closed campus. Yeah, you can't be walking around. Das ist Privatbesitz hier. Ein geschlossener Campus, hier können Sie nicht herumlaufen. Unless you go inside and you have a scheduled appointment with them. Zum Glück habe ich gegenüber auf dem neuen Campus tatsächlich einen Termin. Hängen Sie sich das um den Hals bitte, damit alle wissen, wer Sie sind. Und die Sicherheitsleute nicht so viel fragen müssen. Die Dame am Empfang findet das lustig. Hi, Genevieve. Checking badges. Yep, thank you. Have a good one. I'm Genevieve Gardina and I'm a manager on our corporate communications team here at Facebook. Facebook, das Imperium des Mark Zuckerberg, des immer freundlichen Jünglings mit dem immer grauen T-Shirt. Über 1,7 Milliarden Menschen nutzen sein System. Täglich werden hunderte Millionen Texte und Fotos hochgeladen. Vor Monaten hatte ich angefragt, mit wem ich bei Facebook darüber sprechen könne, wie die Firma unsere digitale Zukunft gestalten will. Facebook reagierte zunächst positiv, blockte dann ab. Nur ein kleiner Rundgang durchs neue Hauptquartier ist gestattet. You're standing in front of a huge model of Building 20. This is one of the last models that Frank Gehry and his team designed. Haus 20. Knapp 40.000 Quadratmeter groß. Die PR-Dame weist auf das geschwungene Dach hin, durch das manch glücklicher Facebooker in Bäume blickt. And as if you were looking through a skylight, you can see those areas of greenery on the Facebook roof. So we'll just take a peek over here. And Building 20 has, well, one main cafeteria. Stolz zeigt Frau Gredina die Bürofluchten, Besprechungsinseln, Kantinen in allen Geschmacksrichtungen. Wir kommen an einem Raum voller Hardware und Kabel vorbei. Wie groß sind eigentlich Facebooks echte Datenzentren? Können Sie nicht sagen, bedauert Frau Gredina. Aber ich kann Ihnen sagen, dass sie sehr nachhaltig sind. Wir haben zum Beispiel ein Datenzentrum in Luleå, Schweden, das einen sehr kleinen ökologischen Fußabdruck hat. Wir nutzen Außenluft, um die Server zu kühlen, und viele andere innovative Methoden. Fotografieren ist leider verboten, weil Leute schon auf die Computerschirme gezoomt und dann Produkte vor uns herausgebracht haben. Ja, wir sind da sehr vorsichtig. So this is really the only point where you can see the sea of desks. 2900 Facebooker haben Platz in diesem Supersaal. Die Weite wird durch Trennwände, Treppen, Besprechungshäuschen gebrochen. Das Material eher schlicht: Sperrholz, Putz, Beton. But what's cool is that, you know, we say we're a company of hackers. Wir sagen, wir sind eine Firma von Hackern. Das ist nichts Schlechtes. Hacken heißt für uns, etwas aus dem Nichts schaffen. Alles hier ist designt, um den Leuten zu helfen, die beste Arbeit ihres Lebens zu machen. Das hätte George Orwell gewiss nicht schöner sagen können. Das Gebäude spiegelt unsere Werte: Offenheit, Transparenz, schnell vorwärts gehen. Wir sagen auch, die Reise ist erst zu 1% getan. Wir glauben, dass unser Ziel, alle Welt zu verbinden, noch weit weg ist. Und was plant Facebook für die restlichen 99%? Oh man, you know, I don't know if we have a 3, a 5 and a 10-year plan. Oh je, also wir haben einen 3-, einen 5- und einen 10-Jahres-Plan. Wie ein Zentralkomitee. Der 3-Jahres-Plan konzentriert sich auf Facebook. Der 5-Jahres-Plan auf Facebook-Produkte wie Instagram, WhatsApp, Oculus. Und beim 10-Jahres-Plan geht es um maschinelles Lernen, virtuelle Realität, künstliche Intelligenz. Schlauere Maschinen, die Mode der Saison. Auf dem Dach ein Park, gut 3,5 Hektar groß, geschickt ins Gebäude integriert, dass man nicht glaubt, auf einem Dach zu stehen. Der hässliche Highway 84 vor der Tür ist verschwunden. Der Blick geht weit ins Marschland der Bucht. Im Grün locken Tische und Stühle, eine Saftbar. Ich will Mango. Es gibt einen Wanderweg auf dem Dach, eine halbe Meile lang. Und natürlich Wi-Fi. Noch ein Versuch. What are your plans for my future? I don't know. Ich weiß nicht. Well, let's see. I mean, you know, ultimately we want to connect the world. Letztlich wollen wir die ganze Welt verbinden. Den 2/3 der Menschheit, die noch nicht verbunden sind, das Internet bringen. For every job the internet creates, 1 out of 10 people are lifted. Sie spricht über Armut, über afrikanische Bauern und schwangere Frauen, über die Instant-Nachricht an die Großmutter in der Ferne. Das sind alles wunderbare Beispiele dafür, was wir tun können. Es geht gar nicht ums große Geld. Ja. Nur darum, die Welt zu retten. I would say yes for sure. Ja, ganz sicher. We're still a business. At the end of the day, Facebook. Natürlich wollen wir Geld verdienen. So of course we want to be making money, but in the 3 Aber in den 3 Jahren hier habe ich noch nie gehört, dass jemand hier vom Geld motiviert wurde. Wir sind von der Mission getrieben. We're a very mission-driven company. And then we'll just walk back. Haus 20 steht auf Stelzen. Darunter ein riesen Parkplatz. Es ist immer noch früh, noch immer rollen die strahlend weißen Busse mit den getönten Scheiben ein, um emsige Facebooker abzuladen. Yes. What company you work for? I'm working for German Radio. Noch ein Sicherheitsmann. Schon wieder aufgefallen. Zeit zu gehen. When we meet in an hour of change and challenge, in a decade of hope and fear, in an age of both knowledge and ignorance. The greater our knowledge increases, the greater our ignorance unfolds. Du bist ein Pionier. Wir sind so begeistert, 1500 weltverändernde Innovatoren wie dich bei unserem Pioneer Summit im September zu versammeln. We think it's wildly important to celebrate and honor the pioneers that set the foundation that has made Silicon Valley such an amazing place. And I'd like you all to give them a huge ovation. Auf dem Silicon Valley Pioniergipfel in Redwood City drängt sich die Startup-Jugend der Welt. Chinesen, Inder, Russen, US-Amerikaner. Auch in Palatinos, Afrikaner und Westeuropäer. Um Kontakte zu knüpfen, Ideen zu präsentieren, Neues über Quantencomputer und Roboter und künstliche Intelligenz zu erfahren. Und den Stars zu lauschen. I'm a venture capitalist now, and I'm not sure exactly what that means, but one of the things that we're focused on is like what are the big paradigm shifts that change industries, change how the world works. And transportation seems to be a pretty cool one right now. There's a lot of things going on there. Zum Beispiel Joe Lonsdale, 34. California Kid, Schachmeister, Stanford-Absolvent, angeblich 425 Millionen Dollar schwer. Einst Praktikant bei PayPal. Mit 22 schon Mitbegründer von Palantir, spezialisiert auf die Analyse gewaltiger Datenmengen. Palantirs Top-Programme heißen Gotham and Metropolis, nach den Heimatorten von Batman und Superman. Der erste externe Geldgeber war Qtel, die Investmentfirma der CIA. Palantir, heute milliardenschwer, ist eng mit US-Geheimdiensten und dem Militär verknüpft. Arbeitet inzwischen aber auch für Kunden von American Express bis Zurich Insurance. Selbst für eine Schokofirma, Hershey. Der Boss, Alex Karp, lässt sich gern beim Tai Chi mit seinen Mitarbeitern fotografieren, während Lonsdale längst frischen Visionen nachjagt. Städte sind ja neuerdings irgendwie verkorkst. Wenn du zum Beispiel ein niedriges Einkommen hast oder dich gerade so durchschlägst, ist es heutzutage unmöglich, dort zu leben. Zum Beispiel Hyperloop One, der Versuch, Menschen und Waren durch Vakuumröhren zu jagen. Aber wenn du 200 Meilen außerhalb einer Stadt leben und trotzdem in 10 Minuten da sein könntest, würde das die Wirtschaft total verändern. Ich denke, unterirdische Tunnel könnten das völlig verändern. Ich finde das sehr aufregend. Nach seinem Auftritt ist Lonsdale umzingelt von Fans, die noch Fragen haben. Auffällig viele sind weiblich. Kein Wunder. Er sieht aus wie eine Kreuzung aus Schwiegersohn und Schlagerstar. Er hat gerade eine deutsche Phase. Heute Morgen war Erbprinzessin Jeanette zu Fürstenberg bei ihm zu Besuch. Sie bastelt gerade an einer Mode-App. Letzte Woche hat er Bismarcks Biografie gelesen. Ich habe gerade geheiratet, hatte ein bisschen Freizeit. Smarter Typ. Er zeigt ein College-Boy-Lächeln. Auch Lonsdale glaubt an Disruption, global und radikal. Er prognostiziert, eine smarte Welle, die Schlüsselsektoren der Wirtschaft fundamental sprengt und ein prosperierendes 21. Jahrhundert ermöglicht. Digitales Dynamit. Was wird aus unserem Leben? Es wird sich auf viele Weisen verändern, am meisten wohl durch die Auswirkungen auf die globale Wirtschaft. Wir können als Welt nur prosperieren durch Innovation, damit jeder Mensch mehr erschaffen kann. Klingt wolkig. Lonsdale sagt, gerade auch durch das enorme Wachstum digitaler Information würden Entscheidungen immer komplexer. Allein in den letzten 5 Jahren hat sich das existierende Datenvolumen verneunfacht, auf 2 Billionen Gigabyte. Du kannst eine Menge Dinge so verändern, dass jeder Mensch einen höheren Output hat. Jeder allzeit produziert, kommuniziert, investiert und das hypereffizient. Klingt nach Rattenrennen. Macht das nicht Angst? Ja, das macht Angst. Aber du brauchst ein bisschen historischen Kontext hier. Ich sprach ja gerade von Bismarck. Im Westen hattest du am Ende des 19. Jahrhunderts die zweite industrielle Revolution. Sie veränderte alles, zerstörte die kleinen Bauern und die kleinen Hersteller. Trotzdem denke ich, dass es für eine Gesellschaft besser ist, sich der Innovation, den positiven Elementen der Veränderung zu stellen, vorwärts zu gehen und dabei zu versuchen, allen zu helfen. Wird das Leben einfacher? In der Startup-Allee der TechCrunch Disrupt wimmelt es von Apps für Navigation und Schönheit, für Marketing, Juristerei, Crowdfunding. Per App kann man Drinks spendieren, den ganz persönlichen Vitamin-Cocktail komponieren, den passenden Privatdetektiv finden. Sie kommen immer näher. So what we've built is an AI that understands video like a human would. Wir haben eine AI gebaut, die Videos versteht wie ein Mensch. Das ist Wille, ein Finne. And it recognizes objects. Sie erkennt im Grunde alles, Objekte, Orte. Sie identifiziert Menschen und studiert deren Gesichtsausdruck, um ihre Gefühle zu lesen. Sie hört alles, was gesprochen wird und nutzt Natural Language Processing, um es zu verstehen. Wille richtet eine Kamera auf mich. You can see the number that's beating next to your face. Die Zahl da. That's your heartbeat. Das ist dein Herzschlag. What? Yep. Ein Algorithmus liest an einem Punkt in meinem Gesicht meinen Herzschlag aus. We've taught the AI what certain emotions look like. Wir haben der AI beigebracht, wie Gefühle aussehen, wie glückliche und traurige und zornige Leute gucken und sowas. So you're about. Du bist etwa. You were about 80% happy. Now 60% happy. 80% glücklich? Jetzt 60%. Ich mache Grimassen. 70% anger was there. 70% Zorn? A little bit disgusted too. Now surprised. Auch ein bisschen angewidert. Jetzt überrascht. So basically the way that it does is that our face is filled with these kinds of anchor points that move around as our facial expressions move around. So if we trace those anchor points, we can see how your face is structured. Menschen belauschen, ihre Gefühle lesen. Ihre Umgebung erkennen? Die Geheimdienste werden begeistert sein. We haven't spoken to NSA just yet. We hope to stay away for a little bit longer. Nein, wir haben noch nicht mit der NSA gesprochen und hoffen, uns noch eine Weile fernhalten zu können. Und was disrupten Sie so? I love this the question. Alles kann automatisiert werden, sagt die Startup-Gemeinde. Sagt auch Peter Schlecht aus Berlin. Der ist mit Lisa hier, dem lernenden Verkaufsassistenten, der E-Mails selbst beantwortet. Sie versteht die E-Mails in meiner Inbox und beantwortet sie. Und wenn ich zufrieden bin, schicke ich sie weg. Wenn nicht, lernt sie durch meine Korrekturen. Wenn ich mehrmals zufrieden bin, fragt Lisa, ob sie es künftig alleine machen soll. 50% weniger E-Mails am Tag finde jeder gut, glaubt Herr Schlecht. Es bringt dazu, die Menschen weniger Roboter zu sein, sondern mehr Mensch. Er ist 30, stammt aus Würzburg, hat sein Studium mit Poker finanziert, war mal bei der CSU. Man sieht ihm die langen Nächte vor dem Computer an. Man glaubt zwar, dass man immer alles verändern wird und dass das das einzige Universum des Startups ist, aber wenn man doch schaut, glauben doch auch die in der Politik, die im E-Sports, die Poker spielen oder die in der Soziale verarbeiten, dass sie das einzig große und entscheidende Universum ist. Die rasante Jagd nach immer mehr Daten, sagt Schlecht, liege in der Marktlogik. Ist vor allem deswegen ein Wettrennen, weil Systeme für Artificial Intelligence immer zu Monopolen streben. Umso mehr Kunden ich habe, umso mehr Daten habe ich. Umso mehr Daten ich habe, umso besser ist mein neuronales Netzwerk zum Beispiel, ist wiederum mein Produkt, umso besser mein Produkt, umso mehr Kunden und umso mehr Kunden, etc. Das heißt, es ist natürlich schon ein Markt, der Richtung Monopole oder zumindest Oligopole strebt. Was sind eure Pläne? The impossible possible and to completely transform computing to create amazing experiences. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. Alexei Khrabrov, Mitte 40, lebt seit 23 Jahren in den USA. Der gut gelaunte Russe ist Datenbankexperte, twittert unter dem Kürzel @chiefscientist. Er wartet in einem Café in Oakland, auf der anderen Seite der Bucht. So we're in the childhood, right? Big data is a toddler. It's a 5-year-old. So it's kind of, it learned how to be annoying and a little bit powerful. Like it knows how to turn on the gas on your stove, right? But it will not know how to put out the fire. Wir stecken noch in der Kindheit. Big data ist ein Kleinkind, maximal 5 Jahre alt. Es hat gelernt zu nerven und ein bisschen Macht zu zeigen. Es weiß, wie man das Gas eines Ofens andreht, aber nicht, wie man das Feuer löscht. Alexei trägt braune Shorts, ein Oregon-T-Shirt, eine Hornbrille über dem Vollbart. Er lehnt sich zurück. Die Datenmenge wächst, weil wir durch die Nutzung von Geräten immer mehr Daten erzeugen. Menschliche Aktivitäten digitalisieren, die vorher nicht digitalisiert waren. Die Daten existierten, waren für Computer aber nicht verfügbar. Hier zum Beispiel installiert jetzt jeder Videoüberwachung. Nest, die Thermostatfirma, die Google gekauft hat, liefert jetzt auch Videokameras. Da wird Google sicher einen Blick drauf werfen. Deine Apple Watch erzeugt Sensordaten, dein iPhone generiert Bewegungs-, Beschleunigungs- und GPS-Daten. Ich denke, das wird sich nur beschleunigen. Und dann werden all diese Ströme kombiniert. Sie stauen sie zu Ozeanen auf, bauen in aller Welt Datenspeicher, die den Rohstoff der digitalen Welt sammeln und verarbeiten. Facebook betreibt 4 große Datenzentren. In Oregon, North Carolina, Iowa und in Schweden. Neue entstehen in Texas, New Mexico und Irland. Google hat aktuell 15 Rechenzentren weltweit. 9 in den USA, 4 in Europa und 2 in Asien. Auch Apple, Amazon und Microsoft stecken gewaltige Summen in ihre elektronische Infrastruktur. Die Cloud ist gar keine Wolke. Sie wohnt in riesigen Hallen mit Millionen Servern. Permanent ausgebaut, umgebaut, neu gebaut, um mit dem Datenwachstum Schritt zu halten. Die unabhängige Rechercheorganisation ProPublica hat die Datensammelei von Firmen wie Facebook und Google analysiert. Ergebnis? You are not their customer. You are what they sell. Du bist nicht ihr Kunde. Du bist, was sie verkaufen. Das wird eine ganze Weile exponentiell, vielleicht super exponentiell wachsen. Wir stehen am Anfang einer Revolution, die größer wird, als .com es war. Wir werden den Daten ersaufen. Ständig fließen über all die Plattformen, Profile, Suchmaschinen, Verkaufsportale neue Daten nach, eingespeist von Menschen, Kameras, Mikrofonen, von Satelliten, autonomen Fahrzeugen und Millionen anderer Geräte und Sensoren. So schöpfen die Konzerne und auch staatliche Überwacher permanent neues Wissen. Könnten Google, Facebook und Co. irgendwann die Welt übernehmen? Alexei kratzt sich am Kopf. Sie sind ambitioniert und haben bestimmt viele Möglichkeiten. Die Großen haben den Zugriff auf dieses Weltwissen. Die Kleinen können da nicht mithalten. Die spannende und völlig legitime Frage ist, sind diese Daten von öffentlichem Nutzen? Sollte der Staat hier übernehmen? Wenn man die Philosophie der EU betrachtet, wird diese Frage dort wohl eher gestellt werden. Der Boom der Sensoren, glaubt der Datenguru, beginnt gerade erst. Lernende Maschinen fressen sich durch die Datenberge. Sie leben von diesen Datenströmen, können darin Muster erkennen, am besten in Bildern, Audio und riesengroßen Textmengen. Massive amounts of text. Viel Nahrung für Big Brother. Sein Kaffee wird kalt. Es sind nicht mehr nur die Webseiten, E-Mail-Accounts, Timelines und Kalender, die Bonusprogramme, Konten, Kreditkarten und Börsenportfolios, Versicherungen, Fitnessarmbänder und das GPS. Bis 2020 sollen an die 50 Milliarden Gerätschaften aller Art online sein. Der Internetverkehr überschreitet bereits die Schwelle von 1 Zettabyte. Das sind über 1 Trilliarde Bytes. Eine Zahl mit 21 Nullen. Was können Computer eigentlich nicht? Sie verstehen keinen Sarkasmus. Sie haben null Humor. Vielleicht, meint Alexei, braucht man einen Körper und echte Bedürfnisse, um Witz zu entwickeln. Wir stehen am Anfang einer Ära, wo wir tatsächlich Sklaven der Maschinen werden. Um in dieser Ökonomie erfolgreich zu sein, musst du Teil der Maschine werden. Sind ein Haufen Leute hier im Raum. Da passiert wohl gleich was Aufregendes. Es ist Verteidigungsminister Ash Carter. Eigentlich Ashton, aber wir sind hier unter Freunden. TechCrunch, 2. Tag. Der US-Verteidigungsminister kommt zu Besuch, Seine Beschützer haben seit Stunden alles abgeriegelt. Auch die meisten Toiletten. Die Not ist groß. Secretary, thanks for coming today. Thank you for having me. Appreciate it. It's a competitive world out there, and we need to be the best. And one of the things that has made us the best for a long time is the great innovative culture of the United States, represented in this room. Es herrscht ein scharfer Wettbewerb da draußen. Wir müssen die Besten sein. Eines, was uns lange dazu gemacht hat, ist die große innovative Kultur der USA, die in diesem Raum versammelt ist. Carter lächelt. Sein Militär hat hier schon immer viel in Forschung und Entwicklung investiert. Doch die Industrie ist globaler geworden, unabhängiger. Er braucht neue Brücken zur technischen Intelligenz. If I come and meet you halfway, you can participate in something of really great consequence. Wenn wir uns auf halber Strecke treffen, können Sie an etwas wirklich Bedeutsamem teilhaben. Wir können unseren Menschen Sicherheit geben, damit sie morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, ihre Kinder zur Schule bringen, ihr Leben leben, ihre Träume träumen können. Das ist sehr wichtig. Ohne das geht gar nichts. Und es ist nicht selbstverständlich. Eine Rekrutierungsrede. Stolz erzählt der Minister von seinem neuen Außenposten hier, der Defense Innovation Unit Experimental in Palo Alto, eine Anlaufstelle des Militärs für Forscher und kluge Köpfe. Und von seinem neuen Defense Innovation Board, dem kein anderer als Ex-Google-CEO Eric Schmidt vorsteht. Amazon-Chef Jeff Bezos ist auch an Bord und Reid Hoffman von LinkedIn. We are present across the entire technological spectrum, from tech. Wir sind über das ganze technologische Spektrum präsent. Big Data, Automation, starke Verschlüsselung ist uns sehr wichtig, bis zu Bioengineering. Ich glaube, wir haben alles. Wenn Sie eine Idee oder eine Technologie haben, melden Sie sich einfach. We have everything. And if you have an idea or a technology, get in touch. Und nun Fragen aus dem Publikum. Diese werden Sie lieben. Max fragt: Do you think Snowden should be pardoned? Finden Sie, Snowden sollte begnadigt werden? I will say this. Er guckt, als habe er in eine Zitrone gebissen. Carter eiert, spricht von Schäden für die Sicherheit, von diplomatischen Verwicklungen, von Befehl und Gehorsam. Und verbeugt sich noch einmal tief vor den Hightech-Größen. I'm so grateful to them that they are willing to take the time to help us out. They don't have to believe we're doing everything right. That's not the point. They just need to believe that the mission is important. Sie müssen nicht alles, was wir tun, richtig finden. Sie müssen nur daran glauben, dass die Mission wichtig ist und Sie helfen können. Wenn Sie das packt, ist es ein Segen für unser Land. Finden Sie zu uns. Wir sind offen. Wir brauchen Hilfe. Das wissen wir. Thank you for joining us. Let's give him a round of applause. Thanks everybody for having me. Die heiligen Messen der Konzerne sind ihre Developer-Konferenzen. Große Shows, zu denen Hunderte, oft Tausende Entwickler kommen. Fans, Gläubige, Geschäftspartner. Mai 2016. Die jährliche Google-Entwicklerkonferenz im Silicon Valley. Auftritt des neuen Meisters, Sundar Pichai, CEO von Google. Welcome to Google I.O. There are over 7,000 of you joining in person today. And later today, after the keynote, you'll be joined by Googlers, product managers, engineers, and designers. So hopefully you'll engage in many, many conversations over the 3 days. Das Ereignis wird live zu 530 weiteren Events in über 100 Ländern übertragen. Nach Dublin, Istanbul, Colombo. In China gucken angeblich 1 Million Menschen zu. Amazing to see how people engage differently with Google. Today, have an understanding of 1 billion entities, people, places, and things, and the relationships between them in the real world. Heute schon verstehen wir 1 Milliarde Einheiten. Menschen, Orte, Dinge und ihre Beziehungen zueinander in der realen Welt. Google will Auge und Ohr der ganzen Welt sein. Will nicht nur Buchstaben, sondern auch alle Bilder, Töne, Gesichter erkennen. Alle Sprachen verstehen. Das kann enorm nützlich sein. Seit Juni 2016 trackt Google den User quer durchs Internet. Persönlich identifizierbare Daten aus seinem Browserverlauf, seinem Gmail-Account, seiner YouTube-Nutzung und anderen Quellen werden zusammengeführt. Auch die Daten aus dem Double-Click-System werden nun genutzt. Double-Click? DoubleClick ist eine große Internet-Werbeagentur, die Google 2007 für 3,1 Milliarden Dollar gekauft hat. Damals schwor der Konzern Stein und Bein, die Daten getrennt zu halten. Doch im Sommer 2016 wurde die Zusage, DoubleClick-Informationen nur bei Opt-in, bei persönlicher Einwilligung mit anderen persönlichen Informationen zu kombinieren, gestrichen. Companies take much more information from us than they need for their businesses. They take much more information than they're able to protect. Firmen holen sich von uns viel mehr Informationen, als sie für ihre Geschäfte brauchen. Viel mehr, als sie zu schützen in der Lage sind. Viel mehr, als in einer nachhaltigen digitalen Wirtschaft erlaubt sein sollte. Selbst die Firmen sollten langsam begreifen, dass diese Praxis so nicht weitergehen kann. Es gibt zu viel Identitätsdiebstahl, zu viele Datenlecks, zu viel Finanzbetrug. Für die Details muss man quer durch die USA an die Ostküste fliegen. My name is Mark Rotenberg. I'm Executive Director of the Electronic Privacy Information Center in Washington, D.C. Rotenberg ist auch Professor an der Georgetown University. Wie ernst ist es? If we understood data protection as we think about climate change, we would step out our front doors in the morning and there would be a river of water up to our knees. But we don't see the data. We don't understand the risk. Wenn wir den Datenschutz mit dem Klimawandel vergleichen, ist es, als würden wir morgens durch die Haustür treten und knietief in einem Fluss stehen. Aber wir sehen die Daten nicht, verstehen das Risiko nicht. Seine Harvard-Kollegin Shoshana Zuboff nennt es den Überwachungskapitalismus. Google ist für den Überwachungskapitalismus, was General Motors für den Managerkapitalismus war. Die massenhafte Extraktion und Analyse der Daten, die ständige Überwachung und Personalisierung von Kommunikation und Werbung schaffe eine neue Form von Macht, die sie The Big Other nennt. Das große Andere. Klingt beinahe romantisch. With surveillance capitalism, the world looks very different. Im Überwachungskapitalismus sieht die Welt sehr anders aus. That we've traditionally relied upon. Viele unserer demokratischen Institutionen, Transparenz, Recht, öffentliche Beteiligung, werden durch neue Mechanismen der Selbstregulierung ersetzt, die der Öffentlichkeit immer weniger Kontrolle über die Entscheidungen dieser mächtigen Firmen lassen. Es geht um die Balance von Demokratie und Datenkapitalismus, findet Rotenberg. Wenn die Regierungen nicht bald Sicherungen für Konsumenten, Bürger, User einziehen, könnte bald ein Punkt erreicht sein, von dem es kein Zurück mehr gibt. Eine Machtfrage. Let's be clear about a couple of points. First of all, success is not a bad thing. Lassen Sie uns etwas klarstellen. Erstens, Erfolg ist nichts Schlechtes. Innovation ist nichts Schlechtes. Und Technologie auch nicht. Nur nicht altmodisch werden. There are real problems in the country. Dieses Land hat echte Probleme. They're not all solved by doing yoga. Nicht alle kann man mit Yoga lösen. One of the great paradoxes of privacy protection. Ein großes Paradox beim Schutz der Privatsphäre ist, dass sie letztlich viel mehr Transparenz verlangt. In other words, we need Anders gesagt, to know more. Wir müssen sehr viel mehr über die Sammlung und Nutzung unserer persönlichen Informationen wissen. Auch darüber, welche automatisierten Entscheidungen über uns gefällt werden. Das zweite Paradox: Die Firmen, die von der Privatsphäre der Konsumenten am meisten profitieren, sind selbst die größten Geheimniskrämer. Wir wissen kaum etwas darüber, welche Daten sie sammeln, wie diese genutzt werden und wer Zugang zu ihnen hat. Stattdessen würden wir mit der Verheißung von Spielspaß und Glück und immer neuen Freuden und Funktionen hingehalten. Wir stehen auf der falschen Seite eines Einwegspiegels und werden beobachtet. und sollen die Kekse auf dem Teller vor uns genießen. Wer wird uns gefährlich? I think it's not too difficult to determine which companies pose the greatest risk to personal privacy. Rotenberg lehnt sich über den Tisch, hat das alles x-mal durchdacht. Der moderne Staat, sagt Rotenberg, habe noch nicht begriffen, dass diese Wertschöpfung nicht mehr durch den Verkauf von Produkten erfolgt, sondern this is not the democratization of information. This is something very different. Sondern durch das Abschöpfen persönlicher Informationen. Seit einem Vierteljahrhundert kämpfen Rotenberg und seine Mitstreiter für eine Datenschutzagentur in den USA. Bislang ohne Erfolg. In den USA sei man eher entschlossen, der Industrie und ihrem Loblied auf die Innovation zu glauben. I think at this moment in time, there is simply too great a willingness in the United States to accept the assurances from companies that it should be innovation above all else. Er mag die Kalifornier nicht. People go to their web browser and they think, oh my goodness, this is fantastic. Die Leute sitzen vor ihrem Webbrowser und denken, Donnerwetter, fantastisch. Ich bekomme im Internet überall, was ich will. Man glaubt, in einer Zeit sagenhaften Informationszugangs zu leben. Und dann guckt man links oben auf den Bildschirm und begreift, dass es eine Firma ist, die darüber entscheidet, wie dir die digitale Welt erscheint. Eine Firma entscheidet, welche Webseiten du kennenlernst. Eine Firma, die dich verfolgt, während du all diese Webseiten besuchst. Meine Zukunft? Flight right onto the U.S. 101 South Ramp. This country was conquered by those who move forward. Turn right, then you will arrive at your destination. Mittagszeit auf dem riesigen Google Campus. Fahrbare Lunchwagen bieten Leckereien. Es gibt sogar einen mobilen Friseur. Get in, get out, get on with life. Überall griffbereit, rot-gelb-grüne Fahrräder. Touristen posieren vor dem quietschgrünen Android-Männchen. Hell und verspielt wirkt diese Welt. Und was sagt Google zum Überwachungskapitalismus? Google sagt gar nichts. Vor vielen Jahren, als die Firma noch klein war, konnte ich Tage bei Google verbringen, mit allen reden, selbst mit den Gründern Brin und Page. Als ich jetzt wieder anfragte, kam nur ein Nein. Also postiere ich mich an der Kreuzung Huff Avenue und Charleston Road vor Google-Gebäude 44, auf öffentlichem Grund. Direkt an einer Ampel, mit einem handgemalten Plakat. Was sind eure Pläne für meine Zukunft? Ein Experiment, disruptiver Journalismus. Autos kommen vorbei, auch Selbstfahrende mit gelangweilten Aufpassern hinter dem Steuer. Bunte Fahrräder und immer wieder lunchhungrige Googler, sehr geschäftig. Von der Bay weht eine leichte Brise. Was sind eure Pläne für meine Zukunft? Da bin ich nicht sicher. Ich habe gerade hier angefangen. Aber ihr wollt doch die Welt verändern. Weiß nicht genau. Mal gucken. Erstmal versuche ich, die Miete zu bezahlen. Gehörst du zu Google? Entschuldigen Sie, ich bin sehr beschäftigt. Nein. What are your plans for my future? I'm on a tight schedule right now. So, Entschuldigung, ich habe einen sehr engen Zeitplan. Vielleicht finden Sie jemand anderen. Wir sind keine Googler. Sorry. No. Verzeihung. Ich bin nicht befugt, darüber zu sprechen. Aber du bist doch ein freier Mensch. Ich weiß. Aber ich kann nicht über Google sprechen. Viel Glück mit allem. Wieder taucht ein Sicherheitsmann auf. Andrew in Shorts mit schwarzem Cappy. I'm Tom. Nice to meet you, Tom. Nett, dich zu treffen, Tom. Ich wollte nur sehen, was du so vorhast. Ich stehe auf öffentlichem Grund. Ja, wir sind nur hier, weil einige meinten, dass du verdächtig aussiehst. Ich erzähle Andrew, dass ich eigentlich gerne etwas über die Zukunftsvisionen der Firma erfahren würde. Er lauscht geduldig. Ich frage ihn, ob er vielleicht antworten wolle. Er lehnt dankend ab. No, thank you. I live the future day by day. Ich lebe die Zukunft Tag für Tag. So, have you still suspicious? Andrew schlägt mir vor, es mal bei der Konzernpressestelle zu versuchen. Als ich ihm erkläre, dass ich dies seit einem halben Jahr tue, wirkt er doch ein wenig erstaunt. What are your plans for my future? No comment. Kein Kommentar. Sorry. For what? Wofür? I'm not sure. Maybe you can directly. Ich weiß nicht, vielleicht findest du direkt bei Google jemanden, der das beantworten kann. Sorry for that. Aber du bist bei Google. I'm not sure. I guess. Bin ich sicher? Ich vermute, weiß nicht. Yeah, I don't know. Sorry. Verzeihung. I can't even planning my future. So, how can I plan your future? Ich kann nicht mal meine eigene Zukunft planen. Wie sollte ich deine planen? I don't know. Sorry, I have to go. Sorry. Andrew hält Funkkontakt mit der Zentrale, bekommt Verstärkung. Eine kräftig gebaute Frau, die in etwa 10 Metern Entfernung Posten bezieht und mich durch ihre dunkle Sonnenbrille wortlos beäugt. What are your plans for my future? Ich würde die Menschheit gerne voranschreiten sehen, friedlicher, mit mehr Chancen für die Zukunft. Ist das Googles Ziel? Sicherlich. Keine Frage, dass die Welt besser wird. Hey Tom. Yes. Just one thing my supervisors are requesting, if we can actually just move your sign somewhere that's Andrew bittet mich, mein Plakat zu entfernen, das an einem großen Müllbehälter befestigt ist. Der steht auf Google-Gelände. Ich gehorche. Hänge das Plakat an den Ampelmast. Haben Sie eine Visitenkarte? Wir wollen nur sichergehen, dass alles in Ordnung ist. Oh, Tom, Journalist. Perfekt. Was sind deine Pläne für meine Zukunft? Oder genauer, was sind Googles Pläne für die Menschheit? Make money. Geld machen. Make profits. Profite machen. Bist du bei Google? Yes. Und es geht nicht um eine bessere Welt? Yeah, I mean they talk about stuff like that. Ja, sie reden über solches Zeug. Aber du glaubst es nicht. I'm really new here. Ich bin neu hier. I started like 2 months ago. Hab erst vor 2 Monaten angefangen. What sign is on? What sign is on? My supervisor actually gave me another address that you can reach it, since you are technically press, right? Andrew kommt noch einmal. Er hat für mich eine E-Mail-Adresse. press@google.com. Wie rührend. Die kenne ich gut. Help me help you. We choose to go to the moon. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. Definitely, the dominant life forms in the future will not be flesh and blood like us. Die dominanten Lebensformen der Zukunft werden sicher nicht aus Fleisch und Blut sein. Es ist völlig undenkbar, dass Fleischgehirne langfristig mit Hirnen aus Silizium konkurrieren können. There's just no way that brains made out of meat can compete in the long term with brains made out of silicon. The time is 3:27. We're at the stage where computers are not helping us be more human. Computer helfen uns nicht menschlicher zu werden, sondern immer effizienter. Computer-like, more efficient. Eben wie Computer. Silicon Dreams. Feature von Tom Schimek. You can say the name of the topic you want to hear about, or say bye-bye, bye-bye. Es sprachen Marlene Lohse, Robert Frank, Tom Jacobs, Maya Bothe, Daniel Wiemer, Sigrid Burkholder und Daniel Berger. Technische Realisation Gerd Nesken. Regieassistenz Jasmin Schäffler. Regie Helga Mattea. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2016.